mit Mafia-Kreis zu sehen. Aber der kleine PA leistet sich dreistes Benehmen, einfach am Microflame. Dein 3-Minuten-Hype ist Wayne, du kriegst Blei ins Brain. Wegen einer Zeile Streit mit Sado und El Zane. Life is Pain. Du hast den Ballermann parat, doch bist nun halber Mann mit Bart, der in der Kinderabteilung nach schwarzer Alpha-Jacke fragt. PA ist ein Giftzweck, der am Mic jedem droht. Doch der 3-Käse hoch ist nicht mal 3-Käse hoch. Hast du Bock, dass ich einen Anruf mach? Du bist so small, bei einer Entführung packt man dich anstatt den Kofferraum ins Handschuhfach. Und rappt man nicht von Rauschgift-Deals. Du wirst von Tickern beim Testen aus Versehen weggesnifft und ausgenießt. Warum muss man Promo-Beef fürs Album erfinden? Wird deine Mom nicht bügeln, willst du in den Falten verschwinden? Parham, du Toy, du bist auf dein Autogrammkarten abgebildet und zwar maßstabsgetreu. Jedes Jahr ne Kur, doch immer noch einen miesen Körper. Kein Wunder, wenn du mit den Spritzen auch die Bizeps-Curls machst. Du bist nicht breit, obwohl Stoff geknallt. Du bist selbst dein eigener Boxinhalt. Hiernach bist du gebrochen, hörst mit Straßenmucke auf und setzt dich endgültig zur Ruhe in dein Barbie-Puppenhaus. Du hast den Slang eines Rappers, die Fans eines Rappers, doch siehst aus wie der 13-jährige Cousin eines Rappers. Du wirst nie in meine Fußstapfen treten. Du bist so klein, du kannst dich in meinen Schuhen schlafen legen. Was willst du, Winzling, machen? Jeder weiß, egal ob Dissen oder Platten, Bitch, du bist mir nicht gewachsen. Wenn er Pech hat, kommen die Essen Gangster, Messerstecher, die den laufenden Meter schneiden wie Teppichhändler. Sados hauen Bakili auf die Fratze. Wenn ich Bock hab, bist du Klinikraum in Sasse und die Phoenix Lounge in Asche. PA ist nach Holland abgehauen, aber ein paar haben kassiert. Nicht auf im Videoblog, sonst wird Schutzgeld vom Paar haben kassiert. Mir egal was passiert, meine Araber-Mafia rasiert. Wir schlagen ihn behindert, diesen Gnom. Ich lass mich nicht von Kinder-Gs bedrohen. Du hast den Napoleon-Komplex, Invalidendom. Was für One-on-One, ich spuck auf deinen ekligen Gnomkopf. Wenn du mir Headnut geben willst, krieg ich versehentlich nen Blowjob. Du machst auf Gangbang, im Real Life aber wegrennen. PA Sport spielt den Helden, Ant-Man. Und wenn ich nicht die Bush-Machete zieh, wird das mit AK geregelt, wie Deals bei Sugar Agency. Sie machen auf Schlägerfaustkampf-Abis, aber schleichen um den Jaguar wie Jäger auf Safari. Gangster vor Kamera, doch verstecken in Amsterdam. Dicker, du bist nur der Hund eines Bangers wie Rantanplan. Ich steh mit dem besten Team. Es reicht nicht mit den Leuten aufzuwachsen, nein, du musst dir den Respekt verdienen. Salah und ich gaben dir ne Schonfrist, du Stricher. Kiff mein Moonrocks, aber nicht mal auf dem Mond bist du sicher. Ruf mich an, wenn du ein Feature brauchst. Ich häng PA auf, am Shisha-Schlauch in der Phoenix Lounge. Ich glaube, da hat jemand AK-Patron bestellt. Essen City, ich mach mit der Mafia das Coca-Geld. Wenn ich will, ist Parham ein toter Kelp. Plötzlich kommen die Polizeistaffeln, Alarm für Cobra 11. PA Sport kriegt Schläge. Wenn ich will, geb ich dir Essenverbot, wie danach dein Kieferorthopäde. Stress mit Sados ballert PA Dollar als ne Kur. Salah schreit am Handy und du fliehst nach Holland wie die Ruhr. Kann sein, dass ich ein Messer in Bakili bohrt, denn wieso reimt sich PA Sports auf Familienmord? Bettel dich auf Sparflamme easy, doch wir jagen diesen Parham Bakili mit Araber-Familie. Hinter Sunny stehen die Leute mit dem Family Name. Niemand in ganz NRW hat vor dir Respekt, PA. Sie demolieren dein Dreckscafé, nur um mich zu entertainen. Mutte, wenn ich will, dann wird gestürmt, Hurricane. PA ist nach Holland abgehauen, aber ein paar haben kassiert. Mut mich auf im Videoblog, sonst wird Schutzgeld vom Paar haben kassiert. Mir egal was passiert, meine Araber-Mafia rasiert. Wir schlagen ihn behindert, diesen Gnom. Ich lass mich nicht von Kinder-Gs bedrohen. Du hast den Napoleon-Komplex, Invalidendom.